Kapitel 26 Agrippa aber sprach zu Paulus, »Es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden.« Da streckte Paulus die Hand aus und verantwortete sich, »Es ist mir sehr lieb, König Agrippa, dass ich mich heute vor dir verantworten soll wegen all der Dinge, deren ich von den Juden beschuldigt werde, vor allem weil du alle Ordnungen und Streitfragen der Juden kennst. Darum bitte ich dich, mich geduldig anzuhören. Mein Leben von Jugend auf, wie ich es von Anfang an vor meinem Volk und in Jerusalem zugebracht habe, ist allen Juden bekannt, die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten. Denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt, als Pharisäer. Und nun stehe ich hier und werde angeklagt wegen der Hoffnung auf die Verheißung, die unseren Vätern von Gott gegeben ist. Auf ihre Erfüllung hoffen die 12 Stämme unseres Volkes, wenn sie Gott bei Tag und Nacht beharrlich dienen. Wegen dieser Hoffnung werde ich, o König, von den Juden beschuldigt. Warum wird das bei euch für unglaublich gehalten, dass Gott Tote auferweckt? Zwar meinte auch ich selbst, ich müsste viel gegen den Namen Jesu von Nazareth tun. Das habe ich in Jerusalem auch getan. Dort brachte ich viele Heilige ins Gefängnis, wozu ich Vollmacht von den hohen Priestern empfangen hatte. Und wenn sie getötet werden sollten, gab ich meine Stimme dazu. Und in allen Synagogen zwang ich sie oft durch Strafen zur Lästerung, und ich wütete maßlos gegen sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Als ich nun nach Damaskus reiste, mit Vollmacht und dem Auftrag der hohen Priester, sah ich mitten am Tage, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller als der Glanz der Sonne, das mich und die mit mir reisten umleuchtete. Als wir aber alle zu Boden stürzten, hörte ich eine Stimme zu mir reden, die sprach auf Hebräisch, »Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu löcken.« Ich aber sprach, »Herr, wer bist du?« Der Herr sprach, »Ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh nun auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zu erwählen zum Diener und zum Zeugen für das, was du von mir gesehen hast und was ich dir noch zeigen will. Und ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihnen die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. So werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil samt denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Daher, König Agrippa, war ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam, sondern verkündigte zuerst denen in Damaskus und in Jerusalem und dem ganzen jüdischen Land, und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. Deswegen haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht, mich zu töten. Aber Gottes Hilfe habe ich erfahren bis zum heutigen Tag, und stehe nun hier und bin sein Zeuge bei Groß und Klein, und sage nichts, als was die Propheten und Mose vorausgesagt haben, dass Christus müsse leiden und als Erster auferstehen von den Toten und verkündigen das Licht seinem Volk und den Heiden. Als er aber dies zu seiner Verteidigung sagte, sprach Festus mit lauter Stimme, »Paulus, du bist von Sinnen, das große Wissen macht dich wahnsinnig.« Paulus aber sprach, »Edler Festus, ich bin nicht von Sinnen, sondern ich rede wahre und vernünftige Worte. Der König, zu dem ich frei und offen rede, versteht sich auf diese Dinge, denn ich bin gewiss, dass ihm nichts davon verborgen ist, denn dies ist nicht im Winkel geschehen. Glaubst du, König Agrippa, den Propheten?« »Ich weiß, dass du glaubst.« Agrippa aber sprach zu Paulus, »Es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden und einen Christen aus mir machen.« Paulus aber sprach, »Ich wünsch dir vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen diese Fesseln.« Da stand der König auf und der Statthalter und Berenike und die bei ihnen saßen, und als sie sich zurückzogen, redeten sie miteinander und sprachen, »Dieser Mensch hat nichts getan, was Tod oder Gefängnis verdient hätte.« Agrippa aber sagte zu Festus, »Dieser Mensch könnte freigelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte.«